Jesus heilt die Wunden, schenkt dir Kraft, neuen Mut und Lebenssinn. Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt die Wunden, verwandelt auch dein Leben, glaube ihm. Er verspricht dir nicht nur Sonnentage, auch bleibst du vor Stürmen nicht verschont. Jesus heilt die Wunden, schenkt dir Kraft, neuen Mut.